Bringen wir es doch gleich auf den Punkt. Also, worum geht's hier eigentlich? Also, ich habe nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden, gut, verstanden schon. Aber ich wüsste nicht zu sagen, worauf es hinauslief, läuft, gelaufen ist oder gar laufen wird. 1970, wir reden vom Jahr. Doc, an sich Larry Sportello, alias Joaquin Phoenix, in einer unfassbaren Vorstellung. Ich verbeuge mich sehr, sehr tief. Also, er nennt sich Doc, ist ein klassisches Private Eye. Klassisch war Hammett, Chandler, Bogart, Marlowe, Film Noir. Alles klar. Also, 1970, das Jahr. Es sind viele Substanzen im Umlauf, die inhaliert werden. Wo Marlowe den Whisky hatte, hat Doc Gras. Hippies. Und das wirkt sich aus. Hippies. Kurzum, er blickt nicht durch. Hippies. Wobei es mir bei Paul Thomas Andersons Film, wie gesagt, nicht wirklich anders ging. Hippies. Aber jetzt kommt die frohe Botschaft und das ist auch gut so. Als Hippie beschimpft übrigens der knallharte Bulle, der insgeheim ein Weichei ist. Josh Brolin spielt ihn, Doc, immer wieder. Naja, 1970, da hatten sie eben ihre Hochzeit, die Hippies. Du weißt, dass ich jetzt ein Büro hab? Das ist wie ein geregelter Job praktisch. Joaquin Phoenix mit unfassbaren Koteletten, mit unfassbar staunend aufgerissenen Augen, mit einem manchmal naiven Blick bezüglich dessen, was da auf ihn zurauscht. Und vielleicht, bevor hier überhaupt eine Andeutung dessen zu hören sein wird, was da in dieser Aura von Paranoia, Rausch und Absurdität etc. pp. Im Film Inherent Vice passiert, vielleicht vorher hier das Credo von Doc, das er zu verstehen gibt, dass er noch viel weniger verstehen würde, wenn er keine Substanzen inhaliert hätte. Und der doppelte Konjunktiv könnte durchgehen als Verbeugung vor der Undurchschaubarkeit oder Unübersichtlichkeit oder strukturellen Unerzählbarkeit des Seins oder so. Jedenfalls irgendwie. Ich habe Leuten hören, dass Mickey Wolfman gar nicht so verschwunden ist, wie wir alle glauben. Du meinst, er hat uns verlassen, aber er ist noch da? Also klassische Ausgangssituation wie bei Raymond Chandler oder Dashiell Hammett. Psst. Die schöne Blondine kommt rein. Bist du das, Chester? Chester. Er glaubt, er halluziniert. Mit der Doc mal zusammen war. Ich brauche deine Hilfe, Doc. Nun ist ihr aktueller Freund verschwunden, Mickey Wolfman. Aber wie wir eben schon hörten, wie der Typ da eben raunte, vielleicht ist Mickey Wolfman ja auch nicht verschwunden. Aber damit geht's eben los, mit diesem Psst. Psst. Hat dich jemand gesehen? Ist etwa jemand hinter dir her? Bin gerade über eine Stunde durch die Straßen gekauft, damit es echt aussieht. Und über allem liegt der schon zitierte Satz. Also, worum geht's hier eigentlich? Was jetzt kommt, alle Achtung, ein wahrer Dschungel aus Verschwörungen, Entführungen, FBI-Intrigen, Morden, Unwägbarkeiten und Irrsinn. Durch alles warten Joaquin Phoenix, Catherine Waterston, Josh Brolin, Owen Wilson, Martin Short, Benicio del Toro, Reese Witherspoon, Eric Roberts und die anderen. Los Angeles, Kalifornien, ja, klar. Hippies. Aber das mit der ewigen Sonne ist schon durch die Manson-Morde an Sharon Tate blutig konterkariert. Ist alles in so einer Unübersichtlichkeit verschwunden, dass Docs nicht verstehen gar authentisch ist? Oder ist alles sowieso nur ein Traumbild, alles nicht wahr, real, echt? Das kam nicht an. Nochmal, Vegas, Wolfman? Eine FBI-Sache. Die wollen jemand anderen auf dem Strip, der kein Italiener ist. Klingelt's? So wie Howard Hughes, als er das Desert Inn gekauft hat. Howard Hughes war Italiener? Vielleicht, Paul Thomas Anderson hat das mal erwähnt in einem Interview, ist Inherent Vice ja auch eine Adaption von Alice im Wunderland. Und wer weiß schon, was am Ende des Kaninchenbaus lauert. Ein Regenbogen? Somewhere over the rainbow. Unwahrscheinlich. Aber jetzt gefragt, wie verweist Paul Thomas Andersons wunderbare Thomas Pynchon-Verfilmung Inherent Vice in seinen abstrusen Verschachtelungen auf unsere Zeit? Das hier, das jetzt. Ja, das ist so eine Frage. Eine gute, eine verständliche, eine nachvollziehbare, vollkommen berechtigte. Ja. Könnten wir da vielleicht ein bisschen auf den Busch klopfen? Klar können wir. Tatsächlich? Was heißt das? Also, in einem Film gewesen zu sein, der von so einer wunderbaren Durchgeknalltheit lebt, sie atmet, sie feiert, wie Paul Thomas Anderson es tut in seinem Film Inherent Vice. Hast du Schwierigkeiten? Hast du? Ein Film, der diese Geisteshaltung ebenso feiert wie eine gepflegte Form der Thomas Pynchon-Paranoia, ebenso wie die, ich erwähnte sie bereits, diese unfassbaren Koteletten von Joaquin Phoenix, ebenso die sinnliche Hippie-Aura von Catherine Waterston, die sexuelle von Reese Witherspoon. Ja, ist hier zu sehen. Das Ende des Satzes kommt jetzt hier. Wenn einem so viel wird beschert, das ist schon einen Kinobesuch wert. Das FBI? Ich habe ihn in deren Obhut gesehen. Du hast ihn gesehen. Ah. Ich würde ja diesem Film Bären und Oscars geben. Alle, mindestens.